unserem Hauptstadtstudio. War das wirklich eine neue Angela Merkel, die Sie da gestern erlebt haben? Es war natürlich in jedem Fall eine ungewöhnliche Angela Merkel. Eine Angela Merkel, die über Gefühle gesprochen hat, eine Bundeskanzlerin, die sich in ungewöhnlicher Weise bemüht hat, sich selbst und ihre Politik zu erklären. Das ist deswegen ungewöhnlich, weil Angela Merkel eine Politikerin ist, die immer davon ausgegangen ist, dass man Politik eigentlich kaum in der Sache erklären kann, dass es bei Wahlen darum geht, in einer eher diffusen Weise Vertrauen zu generieren, aber eben kaum möglich ist, sachlich Politik erfolgreich zu erklären. Darum hat sie sich gestern bemüht. Aber insbesondere der Satz, den Sie zitiert haben, der illustriert natürlich in besonderer Weise, wie dieser Auftritt gestern auch missverständlich sein konnte. Sie sagt, sie würde das Rad der Zeit, die Zeit gerne zurückdrehen. Was in vielen Zitaten nicht wiederholt wird, ist, dass sie gesagt hat, sie würde sie gerne um viele, viele Jahre zurückgehen. Die Fehler, die sie eingestanden hat, die sieht sie nicht da, wo sie ihre Kritiker sehen im vergangenen Sommer, sondern viele Jahre zurückliegend im Umgang Deutschlands mit den Dublin-Regeln. Da hat sie gesagt, was sie schon seit letztem Jahr in vielen Veranstaltungen immer wieder betont hat, dass Deutschland sich da auch zu bequem in diesen Regeln eingerichtet hat. Aber wenn man ihr zugehört hat, ist zugleich klar geworden, dass sie nach wie vor fest davon überzeugt ist, dass die umstrittenen Entscheidungen im vergangenen Jahr richtig waren. Das heißt, das war mal wieder ein typischer Merkel-Auftritt. Sie hat etwas gesagt und eine Stimmung erzeugt, aber eigentlich das Gegenteil gemeint. So würde ich das nicht sagen. Es war ein untypischer Merkel-Auftritt in jedem Fall, eben wegen seiner Emotionalität, wegen seiner ausgesprochen persönlichen Note. Aber das zielte natürlich genau auf, insofern war es dann wieder typisch, es zielte darauf ab, Vertrauen zu generieren, Integrität zu demonstrieren. Aber zugleich ist es eine Kanzlerin, die sozusagen weich im Ton, aber in den Kernfragen nach wie vor hart in der Sache ist. Haben Sie denn da irgendwas rausgehört, so nach dem Motto, ich gehe auch auf meine Kritiker zu, auch zum Beispiel auf Horst Seehofer in der CSU? Das ist ja ganz deutlich gewesen, dass es eine Botschaft gewesen ist an die Kritiker, nicht nur in der CSU, natürlich hat sie gewusst und hat sie genau einkalkuliert, wie diese Worte in der CSU verstanden werden, aber auf die Kritiker in breiten Teilen der Bevölkerung. Sie hat ja selbst eine Umfrage zitiert, nach der 82% eine Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik erwarten. Sie hat dann aber auch dazu gesagt, wenn diese Umfragen ihr auch erklären würden, welche Form dieser einer Kurskorrektur diese Menschen wollen, dann wäre sie, so sagte sie, bereit, darüber nachzudenken. Aber dann fügte sie gleich hinzu, wenn es bei dieser Kritik darum gehe, etwa keine Muslime mehr in Deutschland aufzunehmen, dann stünden dem, und so zählte sie das auf, das Grundgesetz, völkerrechtliche Bindungen, vor allem aber sagte sie das ethische Fundament der eigenen Partei und ihre persönlichen Überzeugungen entgegen, also an den grundsätzlichen ethischen Weichenstellungen der Politik, die sie im vergangenen Sommer humanitär begründet hat, an denen hält sie fest. Wir haben dann also, Herr Dittin, diesen besonderen Auftritt von Merkel gestern, aber dann natürlich auch das harte Zahlenmaterial. Wir haben es wieder gesehen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am Sonntag. Da ist die CDU wieder abgestürzt, wie schon bei vorangegangenen Landtagswahlen. Das wird sich wahrscheinlich auch bei den folgenden Landtagswahlen bis zur Bundestagswahl so fortsetzen. So sagen das zumindest jetzt die Demoskopen. Da stellt sich die Frage natürlich, wie fest sitzt denn Angela Merkel eigentlich in der CDU noch im Sattel? In der CDU ist sie nach wie vor unumstritten. Es ist ja nicht erkennbar, dass in der CDU selbst irgendjemand da wäre, der die Absicht hätte oder die Fähigkeit hätte, sie aus dem Sattel zu stoßen. Insofern die Frage, die natürlich auch gestern gestellt worden ist, tritt sie noch einmal an im Jahr 2017? Die Antwort darauf liegt im Augenblick noch ganz in Angela Merkels Hand selbst. Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn Angela Merkel beim CDU-Parteitag im Anfang Dezember dieses Jahres erklären würde, dass sie nicht noch einmal antritt, aus drei Gründen. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Politiker, eine Politikerin im Land, die so aus nächster Nähe beobachtet hat, wie Bundeskanzler in einer vierten Amtszeit, und das war im Fall Helmut Kohl ja so, förmlich verglühen. Ich glaube, das wollte sie nie dem Land, der Partei, sich selber antun. Zweitens, glaube ich, ist sie eine Politikerin, die sich immer vorgenommen hat, dass es für sie selber nochmal ein Leben jenseits der Politik geben soll. Da hat sie gestern am Ende ihres Auftritts auf eine Frage eine interessante Nebenbemerkung gemacht. Sie hat auf ein Interview verwiesen, das sie vor vielen Jahren gegeben hat, in einem Gesprächsband mit der Fotografin Herlinde Kölbel, in dem sie das ausgedrückt hat, dass sie nicht sozusagen verbraucht aus der Politik herausgetragen will. Und ich glaube drittens, und das hat dann wieder mit der Flüchtlingspolitik zu tun, weiß sie natürlich sehr genau, dass ihre Kanzlerschaft in jedem Fall noch ein Jahr dauern wird, dass sie die Weichenstellungen, die sie jetzt vorgenommen hat, etwa mit dem Türkei-EU-Abkommen, auf das sie natürlich gestern noch einmal verwiesen hat, dass sie an diesen Weichenstellungen noch arbeiten kann, dass mit der Bratislava-Agenda der EU jetzt ein Programm für ein halbes Jahr nochmal ausgegeben worden ist, in dem sie auch verschiedene Weichenstellungen vornehmen kann, dass dann ein Sommer bevorsteht, auf dem mit dem EU-Treffen zur Feier des 60. Jahrestages der römischen Verträge, dann mit ihrer Gastgeberrolle beim G20-Gipfel in Hamburg, bei dem sie sozusagen auch nochmal die Flüchtlingsfrage global auf die Agenda setzen kann, dass da ein Punkt erreicht sein kann, wo sie dann möglicherweise sagen kann, ich habe wichtige Weichen gestellt, aber ich habe diese Politik auch zu einem Punkt gebracht, wo sie sie übergeben kann. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie sagt, das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo sie aufhören kann. Interessante Einschätzung aus unserem Hauptstadtstudio von Stefan Detjen. Vielen Dank dafür.